Wir verbeugen uns vor Graham Greene. Ohne seinen Roman Unser Mann in Havanna wäre nämlich überhaupt nichts passiert. John le Carré hätte seinen Roman Der Schneider von Panama nie schreiben können. Und wir hätten ihn nie bearbeiten können. So aber hat sich die Vorstellung eines Nachrichtenerfinders über mehr als 4 Jahrzehnte hinweg verselbstständigt. Wir werden nie mehr davon loskommen. Und die britischen Botschaftsangehörigen in Panama natürlich auch nicht. Ein Schneider, du meine Güte. Das tapfere Schneiderlein wird Spion. Ein Schneider, der hautnah an die Großen dieses korrupten Kleinstaats herankommt, ist für unseren Geheimdienst offenbar der ideale Aushorcher. Ein Spion? Ach was. Ein Schlitzohr ist das. Der spioniert doch nicht. Der strengt doch bloß seine saubere Fantasie an, um genau die Nachrichten zu liefern, die man von ihm erwartet. Er lügt? Er erfindet? Erzählt Schauermärchen? Und das sagt ausgerechnet die Praktikantin. Scheint ein fähiger Mann zu sein. Aus London fließt jedenfalls reichlich Geld. Tja, Quel Panama. Bitte wie? Quel Panama. Vor 100 Jahren habe ich mir sagen lassen, hieß das das totale Chaos. Der Schneider von Panama. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von John le Carré, aus dem Englischen von Werner Schmitz. Teil 1. Das tapfere Schneiderlein wird Spion. Bearbeitung Uta Maria Heim. Regie Klaus Wirbitzki. Es war ein vollkommen gewöhnlicher Freitagnachmittag im tropischen Panama. Doch dann stapfte Andrew Osner in Harry Pendels Laden, um sich Maß für einen Anzug nehmen zu lassen. Als er hereinkam, war Pendel noch der Alte. Als Osner ging, war Pendel ein anderer. Dazwischen vergingen 27 Minuten auf der historischen Mahagoni-Uhr von Samuel Collier, Eckel. Das Leben hatte ihn gelehrt, sich auf den ersten Eindruck zu verlassen. Und so legte er denn auch Wert auf seinen eigenen ersten Eindruck. Deshalb hatte Pendel schon vor langer Zeit beschlossen, seine Firma P&B zu einer Oase der Ruhe im hektischen Treiben der Welt zu machen. Und daher war es ihm wichtig, dass man ihn als erstes in seinem alten Pförtnerstuhl erblickte. Vorzugsweise mit der Times von vorgestern auf dem Schoß. Harry Pendel, Hofschneider im Hause Pendel and Braithwaite Company Limitada, ehemals Savile Row London, derzeit Via España Panama City, der Kürze halber P&B genannt. Osner, Andrew Osner, beginnt mit OSN, Mr. Pendel, und endet mit ARD. Sagen Sie einfach Andy zu mir, ich bin Engländer. Bin vor ein paar Tagen in die Stadt gekommen. Wie ein tropischer Sturm brach Andrew Osner in Harry Pendels Leben und wirbelte alles durcheinander, was der prominenten Schneider Panamas sich mühselig in einer zweiten Existenz aufgebaut hatte. Das elegante Herrenschneidergeschäft Pendel & Braithwaite, die Fassade einer alerten Persönlichkeit, hinter der er seine jämmerliche Herkunft und Gefängnisvergangenheit verbarg, das bemüht glückliche Familienleben und die hart erkämpfte Wohlanständigkeit. Dann willkommen in Panama City, Sir. Legen Sie ab. Stellen Sie Ihren Schirm hier dort in den Ständer. So. Ja, er ist ja pitschnass, Sir. Ja, dieses verdammte tropische Sauwetter. Ich schwitze wie ein Schwan. Die Schweinsäuglein, die Pendel stechend musterten, gehörten zum britischen Geheimdienst. Denn Andrew Osner war mit einem brisanten Auftrag nach Panama gekommen. Als Agent sollte er für Großbritannien, wo man noch immer nicht alle machtpolitischen Gelüste aufgegeben hatte, das Terrain sondieren, bevor der Panama-Kanal am 31.12.1999 von den USA zurückgegeben wird. Dafür brauchte Osner ein System von Nachrichtenübermittlern. Und da der Nobelschneider Harry Pendel, übrigens ein großartiges Redetalent, über seine Verhältnisse lebte und hoch verschuldet war, erwies er sich als der ideale Chefinformant. Er wurde also zuerst angeheuert. Tut mir leid, Sir, die Hitze. Ich stelle sofort den Ventilator ein. Pendels Sekretärin Martha hatte sich in die Küche im hinteren Flur zurückgezogen, damit nicht in der heiklen Anfangsphase der männliche Stolz des neuen weißen Kunden verletzt wurde. Zumindest nicht durch eine von Narben entstellte Mulattin. Martha las in der Küche Psychologie und Sozialgeschichte, vor allem nachdem Pendel sie endlich überredet hatte, ihr Studium fortzusetzen. Sie war gerade in eines ihrer Bücher vertieft, Ökologie auf Kredit. Darin ging es um den Totalausverkauf der südamerikanischen Regenwälder mit kräftiger Unterstützung der Weltbank. Wenn Sie erlauben, Ihr Anzug ist viel zu warm. Nun, was können wir für Sie tun, Sir? Für mich? Na, so das Übliche. Erstmal vielleicht zwei Straßenanzüge, danach eine komplette Ausstattung mit allem Pipapo. Mit allem Pipapo. Und PNB ist tatsächlich immer noch der einzige Laden in der Stadt. Schneider der Kapitalisten und Krösusse? Oh ja. Über Krösusse musste Pendel lächeln. Lebensfreude und Behagen breiteten sich auf seinem Gesicht aus. Unbekümmerte Unschuld leuchtete aus seinen babyblauen Augen. Denn inzwischen wurde es für Pendel wichtig, dass Osna sich in Versuchung führen ließ. Wenn Sie mir bitte nach hinten folgen würden, Sir. Ist er das? Was denn, Sir? Wer, wo? Der sokratische Herr in Rundkragen und schwarzem Jackett. Wer lebt und lebt, Arthur Braithwaite. Oh ja, selbstverständlich, Sir. Der große Mann persönlich porträtiert in seinen besten Jahren auf Wunsch seiner ihn liebenden Angestellten. Wer durch seine Brille skeptisch auf die Welt der Jüngeren hinabsieht, ganz der alte Braithwaite. Harry, hat er zu mir gesagt, 9 Jahre hat es gedauert, bis er mich Harry nannte. Harry, nur die besten Stoffe sind gut genug. Männer machen Anzüge, aber Anzüge machen auch Männer. Das waren seine Worte und ich höre sie noch heute. Der Empfang neuer Kunden lief bei P&B nach einem gut eingespielten Ritual ab. Einen Stoff auswählen, sich zum Maßnehmen in den Anproberaum zurückziehen, Herrenboutique und Sportabteilung besichtigen, einen Rundgang durch den hinteren Flur machen, Martha begrüßen. Diesen Osna jedoch führte Pendel direkt von den Musterbüchern in den hinteren Flur. Zur Bestürzung Marthas. Zum Wohl, Senores. Auf gutes Gelingen. Oh, danke, Martha, zu aufmerksam. Darf ich bekannt machen, meine Sekretärin, das eigentliche Gehirn von P&B. Martha, richten Sie eine Karte für Mr. Osna ein, meine Liebe, und dann schreiben Sie alter Kunde darauf, denn Mr. Braithwaite, Gott hab ihn selig, hat bereits für seinen Vater gearbeitet. Sofort, Mr. Pendel. Was zum Teufel ist denn mit der Frau passiert? Ein Unfall, Sir, der leider ziemlich schlecht versorgt wurde. Sie hat Wangen wie eine lederne Patchwork-Decke und auf der Nase Zellulitis wie ein Dinosaurier. Ihr wurde von den Oberschenkeln Haut transplantiert, Sir. Stümperhaft. Hatte zudem das Gefühl, dass sie mich nicht mochte. Oh nein, nein, nein. Sie sieht nur so finster drein, weil ihr Gesicht zu diesem Ausdruck erstarrt ist. Der Arzt hat sein Bestes getan. Bei so einem Monster müssen Ihre Kunden ja das Grausen kriegen. Aber ganz im Gegenteil, Sir. Martha entwickelt sich zum Liebling meiner Kunden. Für ihre Canapés würden sie sich totschlagen lassen. Osnas schwerer Körper dampfte wie ein nasser Spaniel. Seine Brustwarzen zeichneten sich auf dem schweißgetränkten Hemd deutlicher. Sie waren von züchtigen Löckchen umwölkt. Pendel trat hinter ihn und maß den Rücken vom Kragen zur Taille. Möchte wetten, manchmal sehnen Sie sich doch noch in die Row zurück. Ach ja, ja, die Row. Hätten wir mehr in der Art der alten Savile Row, würde es England jetzt weitaus besser gehen. Erzählen Sie. Wovon, Sir? Der alte Braithwaite hat Sie als Lehrling genommen. Sie haben ihn weich geklopft, richtig? Ja, das ist richtig. Sie steigen auf zu seinem Liebling. Oh, ja. Und eines Tages dreht sich der alte Braithwaite um und sagt, als Lehrling kann ich Sie nicht mehr brauchen, Pendel. Ab heute sind Sie der Kronprinz. Verzeihen Sie, Sir, tragen wir links. Ich weiß nie, wo die blöden Dinger hängen, mal hier, mal da. In welchem Jahr war das? Vermutlich links. Aber Pendel scheute das Risiko. Also schob er Osna das Messingende des Maßbands rechts in den Schritt, peinlich darauf bedacht, nicht mit dem möglichen Inhalt in Berührung zu kommen. Was morgens? oder abends, Winter oder Sommer? Er stand auf einmal in der Tür. Ich muss ganz in eine Hosennaht vertieft gewesen sein. Jedenfalls bin ich richtig zusammengezuckt. Ich sah auf. Er stand da, der mächtige, kahle Schädel, die buschigen Augenbrauen. Sie haben seinen Schnauzbart vergessen. Schnauzbart? Nun, was für einer. Immer mit Suppe vollgekleckert. Muss ihn abrasiert haben, als das Bild unten gemacht wurde. Ich habe ihn nie mit einem Schnauzbart gesehen, Mr. Osnar. Aber sicher doch. Hat mich damit zu Tode erschreckt, war damals erst 5. Hier dürfte das Gedächtnis Ihnen einen Streich spielen, Mr. Osnar. Offenbar denken Sie an einen anderen Mann, mit dessen Schnauzbart Sie nun Arthur Braithwaite schmücken. Bravo. Schluss. Pendel war ausgetrocknet. Der Hals tat ihm weh. Seine Augen brannten. Ihm dröhnten die Ohren. Eine Frau, 2 Kinder und ein Berg Schulden. Wie Sie sehen, mein Lieber, weiß ich, wer Sie sind. Sie sind Pendel, Nummer 906017. Als Jugendlicher rechtskräftig zu 6 Jahren wegen Brandstiftung verurteilt. 2,5 davon abgesessen. Dieser Pendel hat sich das Schneidern im Knast selbst beigebracht. Hat 3 Tage nach der Entlassung England verlassen, mit Geld versorgt von Benjamin, seinem inzwischen verstorbenen Onkel väterlicherseits. Verheiratet mit Luisa, hier, aus der Zone. Luisa war Bürgerin der Kanalzone, dort aufgewachsen, als die durch den damals geltenden Knebelvertrag für alle Zeiten zum amerikanischen Gebiet erklärt wurde. Auch wenn das nur 10 Meilen breit und 50 Meilen lang war und links und rechts von den verachteten Panamaren bewohnt, ihr verstorbener Vater war Angestellter der Kanalgesellschaft gewesen, ihre verstorbene Mutter liberale Religionslehrerin. Na, und? Luisa ist ein Kind der puritanischen Moral nach einem vorzeitigen Samenerguss des Sozialismus. Meine Frau hat nichts damit zu tun. Natürlich nicht. Sie hat keine Ahnung. Was würde Luisa dazu sagen? Zu ihm, zu Onkel Benny, zu ihrer Scheißvergangenheit. Ich meine, dass... Luisa macht bei der Panama-Kanal-Kommission die Drecksarbeit für den großen und guten Ernie Delgado. Sie hat von ihnen 2 Kinder. Mark, 8 Jahre. Hannah, 10. Dank der Fehlinvestition in eine trockengelegte Reisfarm stehen sie beide kurz vor dem Bankrott. Und Luisa? Keinen blassen Schimmer. Pendel hörte überhaupt nichts. Er stand da mit gesenktem Kopf. Dann hob er Osnars Arm bis in Schulterhöhe, legte das Ende des Maßbands in der Mitte des Rückens an, führte es um den Ellbogen zum Handgelenk. Pendel and Braithwaite. Dass ich nicht lache. So eine Firma hat in der Savile Row nie existiert, Pendel. Ja, aber... Sie sind doch der geborene Märchenerzähler. Sie brauchen mich nicht so verdattert anzusehen, Pendel. Ich bin Ihr Retter. Die Antwort auf Ihre Gebete, Pendel. Pendel, hören Sie mich eigentlich? Noch einmal nachmessen. Von der Mitte des Rückens zum Handgelenk, aber diesmal musste Osnar die Arme gerade herunterhängen lassen. Mit wie viel stehen Sie in der Kreide? Hab bei der Bank gehört, es wären schon über 200.000. Und die Polizei? Ich zahle meine Steuern, ich führe meine Bücher. Möglicherweise ist man auf Ihr Strafregister gestoßen. Wäre doch schade, wenn man Sie rausschmeißen würde, bloß weil Sie die Bestechungsgelder nicht aufbringen können. Du musst dich ducken, Harry, hatte Onkel Benny ihm eingetrichtert. Schrumpfen, ein Nebbig sein. Wie ein Nebbig aussehen. Du bist nicht mal die Fliege an der Wand. Du bist ein Teil der Wand. Wer sind Sie, Sir? Andy Osnar. Ledig. Mitarbeiter der britischen Botschaft. Frisch eingetroffen. Der alte Braithwaite hat für meinen Vater Anzüge gemacht und Sie haben das Maßband gehalten. Ich verstehe nicht. Ich bin ein Spion. Ich spioniere für das gute alte England. Wir wollen Panama neu aufbauen. Wozu? Sage ich Ihnen beim Essen. Sie sind doch Mitglied im Club Union. 5.000 als Anzahlung für 2 Anzüge. Quittung ist nicht nötig. Das musst du ganz allein wissen, Harry. Ach, du kennst mich, Lou. Ich weiß gar nichts. Nicht das Geringste. Du allein, Harry, musst wissen, was es dir wert ist, deine Familie abends allein zu lassen. Nur weil du in den Club gehen und dich amüsieren willst. Es hatte mit ihrer Schwester zu tun. Wenn sie wütend wurde, dann nur, weil sie eifersüchtig war auf ihre Schwester, die an jedem Finger 10 Männer hatte. Er hat 5.000 angezahlt, Lou. Er fühlt sich einsam. Er braucht ein bisschen Gesellschaft. Soll ich ihn in die Nacht rausjagen? Danke für die 10 Anzüge und tschüss. Bitte, du kannst ihn gern zu uns nach Hause mitbringen. Und wenn wir nicht gut genug für ihn sind, tu, was du tun musst. Wir haben das ganze Wochenende, Lou. Übrigens, wie war's mit Ernie heute? Oh, entschuldige. Er ist ein großartiger Mensch, Luisa. Ich weiß auch nicht, warum ich dich immer wegen ihm aufziehen muss. Ich arbeite für Dr. Ernesto Delgado, Berater des Präsidenten für die Zukunftsplanung des Panamakanals. Ja, ich weiß, Luisa, ich weiß. Ernesto ist keiner von denen. Ernesto ist ein anständiger Mensch. Er hat Ideale. Er kämpft für Panamas Zukunft als freies und souveränes Mitglied im Kreis der Nationen. Im Gegensatz zu denen ist er nicht auf Beute aus. Er will nicht das Erbe seines Landes verschachern. Nur ein einziger guter Mann, Harry. Mehr ist gar nicht nötig, um dieses Land in Schwung zu bringen. Wir brauchen keine Redner mehr, keine Egomanen, sondern bloß einen einzigen moralisch handelnden Christen. Einen anständigen, fähigen Verwalter, der nicht korrupt ist. Der Straßen und die Kanalisation erneuert. Der etwas gegen Armut und Verbrechen und Drogenhandel unternimmt. Der den Kanal instand hält und nicht an den Meistbietenden verhökert. Das alles ist Ernesto. Es steht dir nicht zu. Es steht niemandem zu, schlecht von ihm zu reden. Im Club Union genossen die Superreichen von Panama ihre Mahlzeiten. Entsprechend unterwürfig fuhr Pendel vor. So langsam, dass sein Geländewagen fast stehen blieb. Damit die beiden uniformierten Wächter nur ja bemerkten, dass er und sein Gast weiß und gut bürgerlich waren. Ich möchte Ihnen meinen Freund Andy Osnar vorstellen. Er ist kürzlich aus England gekommen, um die zivilisatorischen Errungenschaften des Abendlandes in die neue Welt einzubringen. Andy genügt, wer ist denn alles hier? Delgado jedenfalls nicht. Ernie ist mit dem Präsidenten in Japan. Ich werde nicht mehr. Wen haben wir denn da? Das ist ja vielleicht ein Ding. Pendel und Osnar hatten an einem Eckfenster Platz genommen. Sie tranken chilenischen Weißwein und aßen Langusten. Die übrigen Restaurantgäste taxierten einander im Kerzenschein. Wie viele Millionen hast du schon zusammen? Wie hat sich der denn hier reingeschlichen? Ob die wohl glaubt, diese Diamanten bringen sie weiter? Luisa ist eine absolute Top-Sekretärin, von wegen Drecksarbeit. Offiziell macht sie seit 3 Monaten die Pressearbeit für Ernie Delgado. In Wirklichkeit geht es wegen der bevorstehenden Übergabe bei der Kanalverwaltung dermaßen drunter und drüber, dass Luisa alle Fäden in der Hand hat. Bis die Yankees endlich abziehen und Panama das Ruder übernimmt, hält sie Delgado den Rücken frei. Offenbar ein Glücksgriff. Da muss zum Beispiel eine hochrangige Schifffahrtskonferenz vorbereitet werden. Aber wo liegt das Protokoll von der letzten? Gleichzeitig wartet eine internationale Delegation. Und wo streunen schon wieder diese japanischen Dolmetscher herum? Japanische Dolmetscher? Ja, die japanischen werden am häufigsten gebraucht. Was sind das für Japaner? Also das weiß ich ja nun wirklich nicht, Andy, aber... Ja, aber Luisa weiß Bescheid. Diese Japaner fressen ihr aus der Hand. Bringt sie Arbeit mit nach Hause, übers Wochenende oder am Abend? Meistens am Donnerstag, wenn ich abends noch auf ein Glas im Laden bin. Mit meinen Kunden natürlich. Was macht sie damit? Daran arbeiten, abtippen. Mit dem Kies, mit dem Gehalt? Fließt alles auf unser gemeinsames Konto, Andy. Der Ärmste zahlt also ihre Schulden. Und sie weiß es nicht mal. Mein Freund Harry! Mein Gott, ich liebe dich! Senor Mickey, ich liebe dich auch. Wie geht's dir denn heute? Das ist Andy Osnar, ein Freund von mir. Das ist Mickey Abraxas. Hallo. Komm, setz dich doch zu uns, Mickey. Aber Mickey musste sein rotes Jackett vorführen. Die Knöchel auf die Hüften gestützt, die Fingerspitzen nach unten, vollführte er eine groteske Pirouette und hielt sich am Tischrand fest. Gefällt mir, Alex. Bist du stolz drauf? Die Jacke steht hier einfach drauf. Er war noch jung. Und trotz der Verheerungen eines ausschweifenden Lebens sah man ihm noch an, dass er mal ein verflucht schöner Bengel gewesen war. Wissen Sie, was ich tun würde, wenn ich Präsident von Panama wäre, Mr. Andy? Setz dich doch, Mickey, und erzähl es uns. Ich würde uns alle umbringen. Für uns gibt's keine Hoffnung mehr. Wir sind am Arsch. Wir haben alles, was Gott gebraucht hat, um das Paradies zu erschaffen. Ackerland, Strände, Berge, Tierwelt. Die Menschen hier sind so schön, dass einem die Tränen kommen. Und was tun wir? Betrügen, intrigieren, lügen, stehlen. Wir sind so dumm und so korrupt, dass wir uns gegenseitig aushungern. Mickey, ich werd gleich sauer, wenn du dich nicht endlich hinsetzt. Wo ist Martha? Zu Hause nehme ich an. In El Corillo, wo sie wohnt. Ich liebe diese Frau! Jetzt setz dich! Du liebst sie auch. Pendel sah ihn vor sich. Mickey, bis zur Vogelscheuche abgemagert. Das Gesicht von Schlägen verquollen. Das Entsetzen noch in den Augen. Nässende rote Blasen an den Gelenken. Wer Ketten trägt, muss lernen, sich nicht zu winden, wenn er geschlagen wird. Wenn dieser Osnar meint, er kann sich über Mickey lustig machen, dann ist er auf dem Holzweg, und zwar gewaltig. Mickey ist mein Freund, mein Mitstreiter, mein Bruder, mein Zellengenosse. Man hat Mickey die Finger gebrochen und die Eier zerquetscht. Und während du in deiner netten Privatschule mit deinen Freunden Boxspringen gespielt hast, Andy, ist er von perversen Sträflingen vergewaltigt worden. Andy. Mickey hat noch längst nicht aufgegeben. Der äußere Eindruck täuscht. Mickey ist einer der wenigen wahren Helden Panamas. Was hat er nicht aufgegeben? Irgendwo in Pendels überreiztem Kopf schwirrte die Idee herum, er könnte Mickey einen Liebesdienst erweisen, wenn er aus einem Säufer einen Freiheitskämpfer machte. Was mache ich da? Was sage ich da eigentlich? Was hat Mickey nicht aufgegeben, Harry? Er ist noch dabei. Wobei? Bei der stillen Opposition. Wie bitte? Im heimlichen Widerstand. Und woran glauben diese Weltverbesserer? Glauben? Woran wohl? An was denn schon? Unser neues blitzsauberes Panama. Diese Scheindemokratie. Zieht man den Vorhang weg, warten dahinter immer noch die Anhänger von wir wissen schon wem. Um die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Wir wissen schon, hä? Noriega. Noriega Manuel. Genannt Ananas. Ex-Präsident und Panamas berühmtester Drogendealer. Karriere abgebrochen am 20. Dezember 89. Sitzt seither in einem sonnigen Kerker in Florida. Dezember 89, da gab es doch die Krawalle. Noriega wurde gestürzt. Die Landessitte sieht vor, wir wissen schon wen, nicht beim Namen zu nennen. Ich darf Ihnen raten, sich daran zu halten, Andy. Mickey steht in Kontakt mit den Leuten auf der anderen Seite der Brücke. Und wer soll das sein? Der unsichtbare Kader, Andy. Die Kämpfer und die Gläubigen. Die Bauern und Handwerker, die von der Regierung verraten worden sind. Der ehrbare Mittelstand, das anständige Panama. Die haben alle die Nase voll. Die organisieren sich. Kommt Ernie Delgado schon mal zum Essen zu Ihnen? Ernie gehört zur harten Rechten, Andy. Das war schon damals so unter, wir wissen schon wem, immer der gleiche Schreibscheißer. Nach außen hin hat dieser Ernie eine weiße Weste. Deshalb ist er ja so gefährlich, Andy. Fragen Sie Mickey. Osnar ließ Pendel keine Sekunde aus den winzigen schwarzen Schweinsäuglein. Außer seinen Lidern bewegt sich nichts, stellte Pendel unbehaglich fest. Er kannte mal einen Polizisten, der war genauso. Hat nie mit den Händen gefuchtelt oder sich am Kopf gekratzt oder mit dem Hintern auf dem Stuhl rumgerührt. Schon mal dran gedacht, die Sportabteilung zu einem Clubzimmer für ihre Kunden umzubauen? Wäre sowas für die Donnerstagabende nicht besser als dieser eine schrottreife Sessel im Parterre? Die Pendels lebten in Betania, einem Viertel, das oben auf einem Hügel lag. Für ihr kleines Heer von Dienstboten zahlten sie $140 die Woche. Ihr schönes, modernes, zweigeschossiges Haus bot eine herrliche Aussicht auf Meer und Altstadt und im Hintergrund Punta Paitilla. Pendel hatte gehört, die Hügel der Umgebung seien ausgehöhlt. Dort befänden sich amerikanische Atombomben und Befehlszentralen für den Kriegsfall. Aber Luisa meinte, eben darum können wir uns umso sicherer fühlen. Luisa? Luisa! Oh, Harry! Harry, es tut mir so leid. Du brauchst mir nicht zu verzeihen, Harry. Du bist ein guter Mensch. Ja, schon gut. Ein wunderbarer Ehemann. Ja. Dein Geschäft geht gut. Ich bin ein kaltes, gemeines Weibstück. Aber. Und würde ein freundliches Wort nicht mal dann erkennen, wenn es mich in den Hintern beißt. Oh. Och, Harry. Nachdem Luisa wieder zurück ins Haus gegangen war, blieb Pendel noch eine Weile allein draußen im Dunkeln stehen. Und als er auf die allzu friedliche Stadt hinabblickte, dauerte es nicht lange, bis das Theater seiner Erinnerung jenen irrsinnigen Tag inszenierte. Jenen Abend im Dezember 1989, als die Hügel flackern und beben und riesenhafte Kampfhubschrauber die Slums von El Corrido bombardieren. Wie üblich sind an allem die Armen schuld. Und gegen sie richten sich die Lichtblitze und die rot-grünen Leuchtspurgeschosse, das heisere Rattern der Maschinengewehre und das wütende Donnern der Kanonen. Harry, komm da rein! Wir brauchen dich, Harry! Harry, komm da weg! Wahrscheinlich waren sie alle gute Amerikaner und wollten durch ihre Militärintervention nur den Drogenhandel bekämpfen, bis dann ein paar Geschosse vom Kurs abgeraten und weitere ihnen folgen. Nicht nur Noriega wird gestürzt und verhaftet. Die Bretterhütten in El Corrillo brennen lichterloh. Harry, ich verstehe einfach nicht, was du da draußen machst. Schreie aus Kinderkehlen übertönen das Dröhnen von Panzerfahrzeugen und das Geknatter moderner Geschütze. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man riecht den bestialischen Gestank von verbrannten Menschenfleisch. Lieber Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mark, knapp 2 Jahre alt, und die 3-jährige Hannah hatten sich im Besenschrank unter der Treppe verkrochen. Hannah betete zu jemandem, den sie unbeirrbar mit O Gott, O Gott, O Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, lieber Gott, oh Gott. Die wissen schon, was sie tun. Das machen die nicht zum ersten Mal. Die schießen niemals auf Zivilisten. Martha wohnt da unten. Die Feuerpause war offenbar unter der Bedingung zustande gekommen, dass niemand mehr bauen, graben und baggern durfte, dass sämtliche Autos, LKWs, Schulbusse, Taxis, Müll, Polizei und Krankenwagen von nun an bis in alle Ewigkeit aus Gottes Angesicht verbannt sein sollten und dass Kindern und Müttern das Schreien bei Todesstrafe verboten war. Martha! Auch aus der mächtigen schwarzen Rauchsäule, die über den Trümmern von El Corrillo in den Morgenhimmel aufstieg, drang nicht das leiseste Geräusch. Martha! Niemals, nicht einmal in seinen selbstkritischsten Momenten, erlaubte sich Harry den Gedanken, dass er zwischen 2 Frauen pendelte. Oh, Harry, was wird nur passieren, wenn am 31. Dezember 1999 um 12 Uhr mittags die Vereinigten Staaten den Kanal an dieses Panama übergeben? Ich muss leider auflegen, Lou. Martha. Ernesto ist für 10 Tage in Japan und schon leisten sich seine Untergebenen 5 neue Pressesprecherinnen. Ihre einzige Qualifikation ist, sie sind jung und weiß und tragen Designerkostüme. Sie haben große Brüste, reiche Väter und sie reden nicht mit mir. Ich muss leider auflegen, Lou. Martha wartet mit den Rechnungen. Du siehst blass aus, Martha. Ist die optimistische Phase wieder vorbei? Die optimistische Phase ist für immer vorbei. Der Optimismus ist offiziell für tot erklärt. Oh, das tut mir leid. Wer ist Osnar? Warum? Er ist böse. Tu nicht, was er von dir verlangt. Was verlangt er denn von mir? Ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich ihn daran hindern. Bitte. Martha. Das weiße Hemd zerrissen, die Jeans aufgeplatzt, wie nicht abgeholter Müll im Rinnstein liegend. Über ihr stehen drei Mitglieder von Noriegas berüchtigter Elitetruppe, die sie beim Gesicht angefangen, nacheinander mit einem blutverschmierten Baseballschläger traktieren. Das Ganze ist ein Irrtum, Kapitän. Es ist ein reiner Zufall, dass die Frau da das weiße Hemd des Widerstands anhat. Bringen Sie sich ab, Senor Pendel! Gleich ist es nicht mehr weiß! Was soll's Noriegas schlecht? Es gibt ein schöneres Panama auf der anderen Seite der Brücke. Ich überlege, ob ich die Sportabteilung zu einem Clubraum umbauen soll. Vielleicht sogar mit einer Bar. Harry, ich verstehe einfach nicht, wozu du eine Bar brauchst. Eure Treffen am Donnerstagabend sind so schon wüst genug. Bitte, bitte, bitte. Es geht darum, Leute anzulocken, die Kundschaft zu vergrößern. Freunde bringen Freunde mit. Die Freunde machen es sich bequem. Lass uns das beim Dinner besprechen. Es ist Montag. Ich habe nachher noch einen Termin. Ich begreife nicht, was das damit zu tun hat. Montag. Aber du musst es wissen. Steckt da dieser Osnar dahinter? Der Clubraum ist für die Kunden, Martha. Für all die Leute, die hierher kommen, um deine Canapés zu essen. Am liebsten würde ich sie mit meinen Canapés vergiften. Und für wen soll ich dann arbeiten? Vielleicht für deine hitzköpfigen Studentenfreunde? Sie trafen sich im Executive Hotel, einem weißen Hochhaus, einen Sprung von Pendels Laden entfernt. In der modernen, getäfelten Bar lief auf einem riesigen Fernsehschirm eine Basketballübertragung. Zwei ziemlich scharfe Miezen sahen zu. Wenn Sie bei der Bank nicht zahlen, sind Sie erledigt. Und wenn Sie zahlen, haben Sie einen Fluss ohne Wasser am Hals und eine Reisform, auf der nichts wächst. Absichtliches Foul, Andy! Ganz zu schweigen von Luisa, die Ihnen die Hölle heiß machen will. Technisches Foul! Man hat Sie reingelegt. Was haben Sie davon, wenn jetzt auch noch die Sache mit dem alten Braithwaite und Onkel Benny herauskommt? Luisa muss auch nicht wissen, dass Sie im Knast gesessen haben. Persönliches Foul. Ich bin erledigt, Andy. Nur ein verrückter Millionär kann mir helfen. Vielleicht ist mein Verein verrückt genug. Wir ziehen Sie aus der Scheiße, Harry. Harry, Sie sind ein Geschenk Gottes. Der perfekte Horchposten. Ja, aber was soll ich denn hören, Andy? Ihre Frau sitzt an der Quelle. Sie haben fantastische Verbindungen. Ein Freund im Widerstand, eine Angestellte, die aus dem Volk kommt. In 10 Jahren gewachsene Verhaltensmuster, natürliche Tarnung. Sie sprechen die Landessprache, wissen sich auszudrücken, haben ein flinkes Mundwerk. Ich habe noch nie einen so guten Redner gehört. Sie brauchen nur sich selbst zu spielen und schon haben wir ganz Panama im Sack. Wenn Sie die Sache mit der Reisfarm für mich regeln, können Sie meinen Kopf noch dazu haben. Den wollen wir nicht, mein Lieber. Nur Ihre Seele. Mein Verein ist sehr von ihr angetan. Freiwurf! Ich weiß nicht recht, Andy. Was passiert, wenn die Amis abziehen? Falls sie abziehen? Was hat es für Folgen, wenn eine der zwei wichtigsten Wasserstraßen der Welt unter den Hammer kommt und die Auktion von einem Haufen gerissener Gangster durchgezogen wird? Wer wird jubeln am 31. Dezember 1999? London will sie so bald wie möglich einsetzen. Sie sind fasziniert von der stillen Opposition. Sie wollen Namen, Verbindungen, Ziele, Strategien. Osnar hob nacheinander die schweren Schenkel an, wühlte in beiden Gesäßtaschen und hielt Pendel ein vergoldetes Feuerzeug hin. Geschenk von einem reichen arabischen Kunden. Probieren Sie es mal aus. Funktioniert. Unten. Den Hebel auf die Seite legen. So, genau. Und jetzt schauen Sie mal durchs Objektiv. Aber donnerstags bringt Luisa doch immer Arbeit mit nach Hause. Er sieht das Waisenhaus, an das er sich nie mehr hatte erinnern wollen. Sein Onkel Benny, ein jüdischer Kaufmann und durch vornehm, führt ihn an der Hand in die Freiheit. Er sieht das nasse graue Pflaster unter seinen Füßen schwanken, als er Rollständer mit wehenden Kleidern zu Onkel Bennys Lagerhaus schiebt. Er sieht sich selbst 12 Jahre später. Gebannt steht er in eben diesem Lagerhaus inmitten gelb-roter Rauchsäulen. Und er sieht die Sommerkleider und die Flammen, die an ihren Säumen lecken. Lauf, Harry, lauf nicht weg! Onkel Benny, lauf nicht weg! Bitte, Onkel Benny, lauf nicht weg! Lauf! Er sieht blaue Uniformen auf sich zukommen. Sie packen ihn und zerren ihn zum Wagen. Und der nette Sergeant hält ihm den leeren Ölkanister vor die Nase und lächelt wie jeder anständige Vater. Und dann die endlos lange Nacht im Polizeigefängnis, als ihn der nette Sergeant zusammenschlägt. Es war meine Idee. Es war meine Idee, Sergeant. Ich hab's getan, weil ich es in dem Lagerhaus nicht mehr aushalten konnte. Sergeant, bitte. Ich war so wütend auf meinen Onkel Benny, weil er mich immer stundenlang dort hat arbeiten lassen und mir nichts dafür bezahlt hat. Aua, Sergeant. Herr Richter, ich habe nichts zu sagen, außer dass ich meine schlimme Tat sehr bereue. Harry, bist du's? Wo bist du? Überall und nirgends. Ich muss mich umbringen. Wo ist Anna? Anna war Mickys derzeitige Chiquilla. Eine kräftige, praktisch denkende Kindheitsfreundin Marthas, die Micky, so wie er war, zu akzeptieren schien. Hallo, Harry. Wie viel hat er getrunken, Anna? Ein bisschen Wodka, vielleicht auch ein bisschen gekokst, der weiß es nicht mehr. Er schwitzt entsetzlich. Soll ich einen Arzt holen? Ich liebe dich, Harry. Du bist mein Freund. Und genau deshalb passt du jetzt gefälligst auf dich auf. Ist das klar, Micky? Ich will dir was sagen, Harry. Wir verbringen das Wochenende gemeinsam. Du und ich, Anna und Martha. Angeln und vögeln. Nun schlaf dich erstmal gut aus, Micky. Und morgen früh kommst du zur Anprobe in den Laden, ja? Also, bis dann. Wer war das? Ach, Micky. Seine Frau hat ihn mal wieder ausgesperrt. Jetzt komm endlich ins Bett, Harry. Es ist Zeit. Blüthner? Ach, heißt der wie das Klavier, Onkel Benny? Genau so, Harry. Aber Charlie Blüthner ist der Lumpenkaiser von Panama. Und er wäre nicht da, wo er heute ist, wenn Benny nicht für ihn stumm geblieben wäre. Wie du für mich stumm geblieben bist. Hast du ihm seine Sommerkleider verbrannt? Ja, ja, schlimm, Harry. Und er hat es niemals vergessen. Und Mr. Blüthner hielt, was Benny versprochen hatte. Kaum war Pendel in Panama an Land gegangen, brachte ihn ein Chauffeur in einem kastanienbraunen Mercedes von seiner erbärmlichen Unterkunft zu Blüthners stattlicher Villa. Ich habe ein gewisses Liquiditätsproblem, Mr. Blüthner. Pendel mauserte sich zu dessen Lieblingssohn. Auf der Nordveranda spielten sie Schach, auch wenn Luisa davon freilich nichts wusste. In zarten Farben ging die Sonne unter. Schach. Probleme mit der Reisfarm? Und mit dem Laden. Haben Sie etwa eine Hypothek auf den Laden aufgenommen, um die Reisfarm zu finanzieren, Harry? Nun ja, sozusagen, Mr. Blüthner. Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem verrückten Millionär. Harry, man ist entweder verrückt oder man ist Millionär. Matt. Oh. Tut mir leid, Harry. Aber das ist ein Naturgesetz. Die Eingangstür zur britischen Botschaft war aus kugelsicherem, mit englischer Eiche furniertem Stahl. Man kam dorthin, indem man in einem geräuschlosen Lift einen Knopf betätigte. Das königliche Wappen in dieser klimatisierten Stille ließ eher an Silikon und Leichenhallen denken. Türen und Fenster waren zur Abwehr gepanzert und zur Abwehr der Sonne getönt. Die reale Welt drang mit keinem Laut herein. Lieber Nigel, liebe Fran, Ein Mr. Andrew Osna wird ab sofort das Personal der britischen Botschaft in Panama verstärken. Als politischer Referent. Ich bin der politische Referent, Botschafter. Natürlich, Nigel. Streng genommen ist Osna nicht unbedingt einer von uns. Eher einer von denen, falls Sie mir folgen können. Er schwimmt auf der anderen Seite des Flusses. Sir, dies hier ist ein Ghetto namens Panama. Bevölkerung 2,6 Millionen, ein Viertel davon arbeitslos, die Hälfte unter dem Existenzminimum. Es gibt hier nur den Kanal und der sieht von allen Seiten gleich aus. Was weiß man von ihm? Andrew Julian Osna, geboren am 10.01.1970 in Watford. Osna ist Junggeselle, spricht Spanisch. Dauerstellung, falls er nicht wegen schlechten Benehmens vorzeitig entlassen wird. Rang, unbekannt. Alles, unbekannt. Unterstützt von einem Gremium, das es nicht gibt. Wird er hier in der Botschaft arbeiten? Er bekommt den Ostflügel, Fran. Komplett. Gestern sind per Kurier die neuen Schlösser für seine Stahltür eingetroffen. Wird er mich als Praktikantin brauchen? Sie sind genau sein Typ, Fran. Abgesehen davon, dass Sie jedermanns Typ sind. Pendel, zum Präsidenten bestellt. Wer? Sein Schneider, ich. Der Palast stand im Herzen der Altstadt auf einer Landzunge. Wer von der anderen Seite der Bucht aus dorthin fuhr, geriet aus einem Inferno von Neubauten in die verkommene Eleganz 300 Jahre alter spanischer Kolonialarchitektur. Ihr Name bitte. Pendel, Harry Pendel, ich schneidere dem Präsidenten seine Anzüge. Ach so. Der Palast war von grauenhaften Slums umgeben. An diesem Morgen spielte vor dem Eingangsportal eine feierliche Blaskapelle Melodien von Strauss. Zuhörer waren eine Reihe leerer Diplomatenautos und etliche Polizeimotorräder. Drinnen roch es nach holzgetäfelten Wänden und süßlichem Bonawachs. Hier lang bitte. Ja. Ich glaube allerdings nicht, dass der Präsident mehr als eine Viertelminute Zeit hat. Das ist auch nicht nötig. Wenn der Präsident zurückkommt, geht es hier immer hektisch zu. Fragen Sie nach den fehlenden Stunden in Hongkong und was er in Tokio getrieben hat. Männer vernascht oder Verschwörungen ausgeheckt. Riesige Lücken in seinem Programm. Finden Sie alles heraus. 15 Sekunden. Alles. Die müssen reichen, um einen Hintern in eine Hose zu schieben. Wie bitte? London hat sie ins Herz geschlossen, Harry. Man will, dass sie ihre Aktivitäten ausdehnen, dass sie ein Netzwerk aufbauen. Ministerien, Studenten, Gewerkschaften, die Nationalversammlung, den Präsidentenpalast, den Kanal und nochmals den Kanal. Dafür bekommen Sie Zuschüsse, Sonderzahlungen, Prämien und eine Gehaltserhöhung. Wenn Sie noch Mickey Abraxas an Bord holen, sind wir praktisch am Ziel. Wovon reden Sie? Von der stillen Opposition. Mickey ist die Anführer, richtig? Sie saßen im vierten Stock eines Stundenhotels, das Paraíso hieß und in einem belebten Stadtviertel lag. Eine rote Coca-Cola-Leuchtreklame tauchte das Zimmer abwechselnd in Flackern und Finsternis. Pendel hörte in seinem Innern die Stimme von Martha. Erstens, Sie wollen das Land in Ordnung bringen. Er liebte sie. Zweitens, Sie wollen Panamas Identität als unabhängige junge Demokratie festigen. Drittens, Sie wollen kostenlose Bildung und Krankenhäuser. Sie unterstützen die armen Reisbauern und Krabbenfischer und vor allem... Sie verkaufen den Kanal nicht einfach an den Höchstbietenden. Und unser lieber Präsident hat also in Tokio Geheimgespräche geführt. Erklären Sie das. Der Präsident wünscht für jeden seiner Anzüge eine zusätzliche Geheimtasche, die oben links eingefügt werden soll. Die Länge des Laufs wird noch mitgeteilt. Harry, sagt er, was ich für dieses junge, aufstrebende Land zu unternehmen bereit bin, wird Blut kosten. Auf dem Weg zu ihr war er nervös wie immer. Er erreichte den wiederaufgebauten Stadtteil El Corillo mit dem allzu grünen Flecken Gras an der Stelle, wo früher Noriegas Kommandantia gestanden hatte. Du kannst reinkommen. Marthas Apartment war Pendels Dekompressionskammer auf dem Weg von Osna zu Luisa. Es bestand aus einer einzigen winzigen Kammer, durch braune Vorhänge aufgeteilt in eine Waschnische, eine Kochecke und den Winkel, wo sie immer lagen, angekleidet und jeder für sich. Über Pendels bestrumpfte Füße wachte ein meterhoher Keramiktiger, den Marthas Vater ihrer Mutter zur Silberhochzeit geschenkt hatte, 3 Tage bevor beide mitsamt dem Rest der Familie in Stücke gerissen wurden. Leichen, Schutt und die ganze Straße waren damals zu Amtsgeheimnissen erklärt worden. Du scheinst über etwas nachzudenken. Sie führte Pendels Finger an die Lippen und küsste sie. Einen nach dem anderen. Dann wandte sie das Gesicht von ihm ab. Was ist eigentlich aus deinen Studenten geworden? Aus meinen Studenten? Ja, mit denen ihr, du und Mickey, in den schlimmen Zeiten zusammengesteckt habt. Diese Bombenleger, in die du verliebt warst. In die war ich nie verliebt. Immer nur in dich. Wo sind sie jetzt? Sie sind reich geworden. Sind keine Studenten mehr. Engagieren sie sich für Panama? Nicht, wenn sie Konten im Ausland haben. Und wer bastelt heute die Bomben? Niemand. Manchmal habe ich das Gefühl, irgendwo braut sich eine stille Opposition zusammen. Da gärt eine dieser bürgerlichen Revolutionen, die immer dann ausbrechen, wenn niemand damit rechnet. Nein. Wie nein? Es gibt keine stille Opposition. Es gibt nur Profitdenken und Korruption und Macht. Und reiche Leute und verzweifelte Leute und gleichgültige Leute und Armut und Hunger und Tod und Politik. Politik ist doch nichts als Betrug. Ist das für Mr. Osna bestimmt? Jetzt hör doch mal zu. Wo bist du denn mit deinen Gedanken? Martha blutet und blutet. Pendel legt sie auf die Rückbank seines Jeeps und rast in blinder Panik zur Universität. Auch Mickey studiert dort. Mickey ist der Einzige, dem Pendel vertrauen kann. Mickey kennt einen Arzt, der ruft ihn an, droht ihm, verspricht ihm Schweigegeld. Mickey fährt, Pendel sitzt hinten, hält Marthas blutenden Kopf auf dem Schoß. Ihr Blut ruiniert die Polster. Der Arzt tut sein Schlimmstes. Pendel gibt ihm Geld, duscht, geht nach Hause. Martha musste unbedingt mit auf eine Studentendemo, Lou. Sie ist zusammengeschlagen worden und hat arge Verletzungen im Gesicht. Wird lange dauern, bis das heilt. Oh. Und Mickey ist im Gefängnis. Oh, warum? Sie wollen das Land in Ordnung bringen. Harry, sag doch endlich, was los ist. Der Arzt, dieser Feigling, hat ihn denunziert. Wen? Osna? Was? Nein. Ja, Mickey natürlich. Zahlt er dir viel dafür? Osna? Ich kann ihm nicht liefern, was er haben will. Ich weiß nicht genug. Über damals? Das ist vorbei. Nein, über heute. Niemand weiß genug. 30 Leute entscheiden, wie es mit Panama weitergehen wird. Aber was würden deine alten Studentenfreunde denn jetzt machen, wenn sie nicht mit dicken Autos rumfahren würden? Du meinst, um Druck auszuüben, um die Regierung in die Knie zu zwingen? Ja. Als erstes stürzen wir das Land ins Chaos. Willst du das? Ja, wenn es nötig ist. Willst du, dass die Arbeiter demokratische Strukturen ausbilden? Dann ist Chaos die Vorbedingung für revolutionäres Bewusstsein. Am liebsten wäre mir, sie würden Mickey wählen. Ach, nicht Mickey. Lass Mickey aus dem Spiel. Als erstes würden wir zu den Fischern gehen. Das hatten wir immer geplant. Wir treten vor die Fischer und rufen: Trommelt alles zusammen, alle Dampfer und Kutter und Jollen, nehmt Reis und Bohnen und Wasser an Bord und fahrt damit zur Bridge of the Americas. Dann müsst ihr nur noch unter der Brücke hindurch und schon habt ihr den Pazifik erreicht. Geht nun auf der anderen Seite der Brücke vor Anker und gebt öffentlich bekannt, dass ihr vorhabt, dort zu bleiben. Auf welcher Seite der Brücke steht ihr?